Genug. Es war ein Mensch, ins Feuer sie stürzte. Nathan, schonet ihrer. Der, was er rettete, nicht näher kennen, nicht weiter sehen mocht, um ihnen Dank zu sparen. Schonet ihrer, Nathan. Weiter auch nicht zu sehen verlangt es, wäre denn, dass er zum zweiten Mal es retten sollte. Denn genug, es ist ein Mensch. Hört auf und seht. Der hat sterbend nichts zu laben, nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hört auf, ihr tötet sie. Und du hast ihn getötet. Hättest ihn so töten können, Rächer, Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist auch wohl nicht krank, nicht einmal krank. Gewiss, nicht tot, nicht krank. Gewiss, nicht tot, denn Gott lohnt Gutes hier, getan auch hier noch. Geh, begreifst du aber, wie viel andächtig Schwärmen leichter als gut handeln ist? Wie gern der schlaffste Mensch andächtig schwärmt, um nur... Ist er zu Zeiten sich schon der Absicht deutlich nicht bewusst, um nur gut handeln nicht zu dürfen? Ach, mein Vater, lasst eure Rächer doch nie wiederum allein. Nicht wahr? Er kann auch wohl verreist nur sein. Geht. Allerdings, ich sehe, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mit die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Ha, euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Das Al-Hafi? It's des Sultans Schatzmeister. Wie? Al-Hafi, träumst du wieder? Er ist's. Wahrhaftig, ist's. Kömmt auf uns zu. Hinein mit euch, geschwind. Was werde ich hören?